Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren. HR2 Kultur. Wissenswert. Parteigenossinnen, meine deutschen Frauen und Mädchen. Der Marxismus kämpft für die sogenannte Gleichberechtigung der Frau. Diese Gleichberechtigung ist in Wirklichkeit eine Entrechtung der Frau. Denn sie zieht die Frau auf ein Gebiet, auf dem sie zwangsläufig unterlegen sein wird, weil sie dort unterlegen sein muss. Adolf Hitler am Nürnberger Parteitag 1933 in einer Rede vor der versammelten nationalsozialistischen Frauenschaft. Die Gleichberechtigung der Frau, sie besteht darin, dass sie, indem ihr von der Natur genauso wie dem Mann von der Natur gezogenen, arteigenen und wesenseigenen Lebensgebieten jene Hochschätzung erfährt, die ihr zukommt, wie sie dem Manne zukommt. Für Hitler war die Mutter die wichtigste Staatsbürgerin, entscheidend für seine Politik, die auf zwei Säulen ruhte. Der Gebärbereitschaft von Frauen, wichtig für seine Bevölkerungspolitik, und der Kampfbereitschaft von Männern, wichtig für seine Kriegspolitik. Erklärtes Ziel der NSDAP war es, die Frauen von der politischen Betätigung fernzuhalten. Für die politisch aktive Frau war in der Ideenwelt des Dritten Reichs kein Platz vorgesehen. In seinem Buch Mein Kampf zählte Hitler die Frauen zu den Novemberverbrechern, zu denen also, die im November 1918 durch einen politischen Umsturz die Monarchie beseitigt haben und die Grundlagen schufen für die parlamentarisch-demokratische Republik. Hitler plante sogar, die kinderlose Frau vom Wahlrecht auszuschließen. Und auch in seinem Parteiprogramm aus dem Jahre 1920 werden Frauen nur in ihrer Eigenschaft als Mutter erwähnt. Der Mann erfüllt sich verpflichtet seinem Volk als das Objekt, für das er zu kämpfen hat. Die Frau, sie sieht vor sich ihre Welt. Sie ist kleiner, aber sie ist nicht weniger wichtig als die Große, denn aus ihr setzt sich die Große zusammen. Sie sieht ihren Mann, sie sieht ihre Kinder, sie sieht ihr Haus, ihr Heim. Und das ist gut so, das ist richtig so. Das Frauenbild, das Hitler hier malt, war keine Errungenschaft der Nationalsozialisten. Die Ansicht, dass die Frau ins Heim gehöre, war durchaus üblich. Auch die konservative Mehrheit der damals bestehenden Frauenbewegung hielt an dieser weiblichen Bestimmung fest. Gerade der Traditionalismus der Nazis in dieser Frage war einer der Gründe für ihre Beliebtheit bei Frauen aus dem Mittelstand. Dienendes Glied unseres Volks wollen wir sein. Und nur so lange wird die Berechtigung unserer Organisation gegeben sein, als es uns gelingt, in ihr die Kräfte der Frauen strömen zu lassen, in einer königlichen Verschenkung an ihr Volk. So saß die Reichsfrauenführerin Gertrud Scholz-Klink. Nach Hitlers Machtergreifung im Jahre 1933 wurde nur die seit 2 Jahren bestehende Frauenschaft der Nationalsozialisten zugelassen. Wer sich nicht eingliedern wollte, wurde verboten. In den ersten Jahren waren der Nationalsozialistischen Partei also vor allem 2 Ziele wichtig. Die Steigerung der Geburtenrate, bei den, wie man es nannte, qualitativ hochstehenden Bevölkerungsteilen, und die Frauen aus besser bezahlten Berufen zu verdrängen. Denn entgegen den lautstark vertretenen Phrasen von Einheit und Gleichheit war die NS-Führung nicht willens, allen Frauen den Weg zu Kinder, Küche und Kirche zu ebnen. Die Partei war sich schon bewusst, dass sie auf die billige Frauenarbeit, zum Beispiel in den Fabriken, nicht verzichten konnte. Die Aufrüstung 1933 schon beschlossen, war davon abhängig. Unverheiratet muss der Führer sein, dann haben wir die Weiber. So ist es überliefert aus der Zeit, als man noch auf der Suche nach dem richtigen Führer war. Und Hitler hielt sich daran. Er, der die heile Familie predigte, versteckte seine geliebte Eva Braun vor der Öffentlichkeit. Eine solch zynische Verachtung zeigte sich in vielen Äußerungen der Nazis zum Wesen der Frau. Ähnlich wie dem Tier schrieb man ihr vor allem Fähigkeiten zu, die sich auf den Instinkt und das instinktive Erfassen von Zusammenhängen bezogen. Die Frau hat die Aufgabe, schön zu sein und Kinder zur Welt zu bringen. Das ist gar nicht so roh und unmodern, wie sich das anhört. Die Vogelfrau putzt sich ja auch für den Mann und brütet für ihn die Eier aus. So Josef Goebbels in seinem Roman Michael. Wie die deutsche Frau sonst noch sein sollte, lässt sich an Heiratsanzeigen ablesen. So zum Beispiel in den neuesten Münchner Nachrichten. 52 Jahre alter rheinarischer Arzt, der auf dem Land zu siedeln beabsichtigt, wünscht sich männlichen Nachwuchs und eine standesamtliche Heirat mit einer gesunden Arierin. Jungfräulich, jung, bescheiden, sparsam und gewöhnt an schwere Arbeit, breite Hüften, flache Absätze, keine Ohrringe und möglichst ohne Eigentum. 1933 wurde der Numerus Clausus für Studentinnen eingeführt. Nur 10% der Studierenden durften nun weiblichen Geschlechts sein. Noch 1932 waren an den Universitäten 19% Frauen, also fast doppelt so viel. Ein Beitrag über die Entfernung von Frauen aus leitenden Stellen findet sich auch in der völkisch-nationalen Frauenzeitschrift Die Deutsche Kämpferin, eine der wenigen, die nach der Machtergreifung nicht verboten wurde. Die 9 staatlichen höheren Mädchenschulen in Hamburg haben alle eine männliche Leitung bekommen. In 8 Schulen ist auch die Stellvertretung männlich. Ebenso sind an Volksschulen alle 19 Leiterinnen abgesetzt und durch Männer ersetzt worden. Ab 1936 durften Frauen auch nicht mehr als Richterinnen tätig sein. Die Zeitschrift des BDM, des Bundes Deutscher Mädchen, nennt in ihrer Ausgabe aus dem Jahre 1940 die wesensgemäßen Berufe der deutschen Frau: Hauswirtschaftsgehilfin, Volkspflegerin, Krankenschwester, technische Assistentin, Volksschullehrerin und Turnlehrerin auf dem Lande. Die Agrarideologie der Nazis und ihre Frauenideologie waren eng miteinander verwandt. Sowohl im Bauerntum als auch im Frauentum sahen die Nazis die fruchtbare, reinrassige Urquelle des deutschen Volkes. Für beide waren Begriffe typisch wie Opferbereitschaft, Zucht oder Ergebenheit in die natürliche Ordnung. Und Anspruch auf den Posten eines Edelmanns hatte nur der Bauer, der eine Frau der Klasse 1 ehelichte. Das waren Frauen, die gewisse Mindestanforderungen in leiblicher und seelischer Hinsicht erfüllen und mit einer nicht beanstandbaren Erbmasse versehen sind. Der Wert der Frauen war also abhängig von ihrer Erbmasse. Ansonsten waren sie vor allem Magd des Bauern. Nach dem neuen Reichserbhofgesetz war der älteste Sohn der Alleinerbe. Auch in der Wohnungsfrage, der Witwenrente, blieben die Leistungen des NS-Staates weit hinter denen der Weimarer Republik. Um die Lage wirksam zu verbessern, überlegten sich die Nazis viel mehr Maßnahmen, die geeignet waren, die freiwillige Selbstausbeutung zu mobilisieren. Eine davon war der freiwillige Arbeitsdienst von jungen Mädchen, der mit Kriegsbeginn zum Pflichtdienst umgewandelt wurde. Wir waren 12 Mädchen in einem, in so einer Baracke, in einem Schlafraum. Und es passte mir schon alles nicht. Und ich weiß noch, ich habe manchen Abend da in dem Duschraum gesessen, wenn alle schon weg waren, und habe bitterlich geweint. Ja, also war furchtbar. Die Führerin war sowieso mit mir, also mochte mich auch nicht gerade sehr. Und da wollte sie mir wohl etwas Böses antun und hat mich zu einem sehr übel beleumdeten Bauern geschickt. Wir mussten doch bei Bauern arbeiten, ne? Und die Söhne, die im Krieg waren, die sollten wir da ersetzen und da im Landarbeit machen. Arbeitstier und Zuchttier also war die deutsche Frau. Zuchttier in der extremsten Ausprägung in den Heimen des sogenannten Lebensborn, deren Ziel die Zeugung von rassisch einwandfreien Kindern war. Kinder von ausgesuchten Männern und Frauen, die nur zu diesem Zweck zusammengebracht wurden. Auch Gestapo-Chef Ernst Kaltenbrunner forderte: Deutschland muss dafür Sorge tragen, dass die Ostvölker und der größte Teil der Balkan- und Donaustaaten zum Aussterben gezwungen werden durch Sterilisation und Vernichtung der Herrenschicht dieser Länder. Um jedoch den Führungsanspruch des deutschen Volkes zu sichern, müssen alle ledigen und verheirateten deutschen Frauen mit reinrassigen deutschen Männern 4 Kinder zeugen. Jede Familie, die bereits 4 Kinder hat, muss ihren Mann für diese Aktion freigeben. Diese Forderung vertrug sich schlecht mit den sonst gepredigten Moralvorstellungen der Nazis. Prostituierte zum Beispiel wurden ins Konzentrationslager gebracht. Genauso wie alle die Frauen, die nicht in Hitlers rassistisches Warnsystem passten: Jüdinnen, Zigeunerinnen, Widerstandskämpferinnen. Lore Wolf, die selbst lange im Gefängnis war, erzählt: Wenn Sie mich so waren, wie Sie sich Ihre Idealgestalten vorgestellt haben, waren die Dreck für Sie. In den Lagern hat man, das waren ja Hunderttausende in den Konzentrationslagern in Ravensbrück. Es war ein reines Frauenlager. Sind verhungert, sind umgekommen, musste die furchtbarsten Arbeiten machen und so. Und da sind nur wenige noch lebend rausgekommen. Überall auch die jüdischen Frauen da und in Auschwitz, sie sind fast nicht herausgekommen. Da die Kinder, so jüdische kleine Kinder, diese an die Beine gepackt, mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen haben, bis sie tot waren und solche Sachen. Das sind doch keine Menschen gewesen. Eine verlogene Moral. Über den Lebensborn oder die Konzentrationslager drang deshalb wenig nach außen. Wahr war, was Hitler nützte. Und so wurde auch das wesenseigene Lebensgebiet der deutschen Frau immer dann neu interpretiert, wenn Not am Mann war. Denn mit Kriegsbeginn lautete die Devise nicht mehr zurück zum Herd, sondern rein in den Betrieb. Und je weiter der Krieg voranschritt, desto härter wurde auch der Einsatz von Frauen. Vergessen war, was Hitler am Nürnberger Parteitag 1935 verkündet hatte. Ich würde mich schämen, ein deutscher Mann zu sein, wenn jemals im Falle eines Krieges auch nur eine Frau an eine Front gehen müsste. Das wird bei uns niemals geschehen. Es gibt Dinge, die macht der Mann und für die steht er allein ein. Im März 1945 befiehlt der Führer: Ob Männer oder Frauen, eingesetzt muss alles werden. Wie hatte Hitler zu Beginn seiner Karriere geschrieben? Dass in der Größe der Lüge immer ein gewisser Faktor des Geglaubtwerdens liegt. Denn die breite Masse ist im Grunde ihres Herzens leichter zu verderben als bewusst und absichtlich schlecht, da sie ja selber wohl manchmal im Kleinen lügt. Sich jedoch vor großen Lügen zu sehr schämen würde, wird sie an die Möglichkeit einer so ungeheuren Frechheit auch bei anderen nicht glauben. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.